aber das wird halt auf diesen gesammelt. Mhm. So, also gut, ich komme es nur von Berlin halt, und von Berlin ist es jetzt auch nicht so. Da fehlt es nicht dann rund, einfach weil wir halt dann nicht nur das jetzt hin so. Auf der anderen Seite haben sie die Freiheit auszuleben, die ja. Wir nicht. Ja. Was wir heute, das war halt in dem Sinn, ich meine, klar, wir haben die Freiheit geholt, das auch was war in dem Sinn, unser Freistaat, sauber. Also, ne? Das war schon irgendwie ein Territorium, wo man es ausdrücken konnte, wo man dem Sinn auch unergleichen kann. Ne? Aber, ja, aber wie du sagst, es hat keiner den Schritt überlebt, halt, okay, wir machen jetzt Lade in Pindlinger und verkaufen dort, dort oder. Oder ich weiß nicht, ob der die Uferfabrik in Berlin kennt, ne? Das ist schon geil, was die da machen, ne? So was. Ich meine, dann will mit Sicherheit in den Schlamm kommen. Das, ja, das, ich denke auch, dass wir kommen, ne? Das hat jetzt mal richtig den Kampf gebracht, nicht wahr? Und diese ganzen Jugendzentrumsgeschichten, die waren ja immer total abhängig von der Stadt. Ja, aber ja. Damit hätte es noch nicht gemerkt. Ich denke halt, wenn die Sachen, wo man auf Niedersaat anfasst, dann würde ich halt auch damit rausgenießen lassen. Aber das ist für mich auch schon ein wichtiger Punkt. Und dann denke ich, gab es für mich auch ganz klar, was Musik angeht, immer Leute, die halt, denen halt nur die Musik gefallen hat, aber die halt sich auch nie mit dem Sauern haben. Ja, ich meine, da falsch mit Texte auseinandersetzen. Also Texte haben wir letztendlich nur Violin geschrieben. Oder ja, doch den Soundtrack gemacht, mit dem das also ich konnte da zum Beispiel sagen, dass ich nur ein, lass mich hier wieder 85 habe ich geschafft. Im Herbst 86 so Schwarzstories. Einfach abgedruckt und so Leid verschenkt hat, dass mich wie wenig du bist, kaum eigentlich keiner bis halt zu dem oder dem Ding, wo was gefroht hat, wie sie es jetzt geschrieben haben. Ich die Orks gemacht, Mensch, hätte irgendjemand, irgendjemand mal gefroren, was soll das? Weil das Winch, das sind auch komisch. Das ist der richtige Ausdruck. Das finde ich pervers. Ich wäre auch ja auch angepunkt kennen zum Beispiel. Jetzt irgendjemand gesagt, jetzt sag mal, du hast ja echt eine Altasse. Schau mal, was schreibst du da für ein Gesülze? Gar nichts. Kam null. So, ich gehe jetzt aufs Klo. Ich zieh das da aus dem Kleinen rüber. Oder durch die Leute dort halt ein bisschen abgeschreckt werden. Ja. Weil der, ja, wie du da, wie bist du da drauf gekommen? Über der Kosmos. Illuminati. Knallhart. Über die auf Aleister Crowley. Und über Aleister Crowley Tabuk. Und die Crowley. Ja, von Lowley her. Crowley war der größte Magier. Ja, ein Typ, der hat halt Anfang, Anfang des Jahrhunderts hat er halt so ein total exzessives Leben geführt. Ja. Was heißt das? Oder was hieß das für ihn? Aber der hat sich alles Mögliche reingeknallt. Ich glaube, dass da ist